Na, wie geht's uns heute? Naja, so lala. Hä? Na, da muss man doch was tun, ja, da muss doch was geschehen. Das kann doch so, wie es ist, auf keinen Fall so weitergehen. Wie es mir geht, ist doch klar, mir geht's einfach wunderbar. Mir geht's gut, mir geht's besser, mir geht's gut, gut, gut, mir geht's besser, noch was gut. Mir geht's einfach allerbestens und beschreiblich super, super, super gut. Lächel, lächel, grins, grins, lächel, lächel, grins, grins, lächel, grins, lächel, smile, lächel, smile, geil. Lächel, lächel, grins, grins, lächel, lächel, grins, grins, lächel, grins, lächel, smile, lächel, smile, geil. Revolutionär im Denken, konservativ im Äußern, stattlich die Erscheinung, sportlich im Umgang, korrekt vom Scheitel bis zur Sohle. So macht man heute richtig Kohle. Die Wohnung vernetzt mit E-Mail und Fax, auf dem Monitor immer den neuesten DAX. Ein Workaholic rund um die Uhr, sportlich, vital und ganz Natur. Wie es das Fitnessstudio nebenan seriell jeden Tag produzieren kann. Sonst noch Fragen? Alles klar? Alles klar. Sag ich ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar? Na wunderbar. Willst du also hoch hinauf, checkst du erstmal, wo geht's rauf? Immer ganz cool und stehst gut drauf, dann gehen dir alle Türen auf. Und so halten wir uns dran, dass hier drin geht kein was an. Und so prägen wir uns ein, mehr Schein als Sein. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Die Sein bestimmt das Bewusstsein. Und lächeln, lächeln. Und so halten wir uns dran, wir ziehen uns erstmal richtig an. Was sind das für Klamotten, die muss man doch verschrotten. Uncool, euer Outfit ist das letzte Mann. Wollt ihr an Kohle dran, hey! Zieht euch erstmal richtig an. Das Schwein bestimmt das Bewusstsein. Jedes Schwein braucht sein Design. Was soll der Quatsch? Hör doch mal zu. Fröhliche Gesinnung, positiv gepolt. Der Mensch als Maschine, die das Geld abholt. Hey! Cheese, cheese, cheese, cheese. So wie man lächelt, so lächelt's zurück. Cheese um Cheese, Stück um Stück. Mir geht's gut, mir geht's besser, mir geht's gut, gut, gut. Mir geht's besser, noch was gut. Mir geht's einfach allerbestens unbeschreiblich super, super, super gut. Mir geht's einfach allerbestens und beschreiblich super, super, super gut. Mir geht's einfach allerbestens und beschreiblich super, super, super gut. Na, wie wär's mit einem coolen Drink? Bin im Job, keine Zeit, tut mir leid. Das ist aber schade. Darf ich Sie fragen? Sie dürfen Dolly zu mir sagen. Dolly, das klingt ja sehr vielversprechend. Das ist es auch. Ciao. Auch wenn ich in der Scheiße sitze, finde ich alles einfach spitze. Sagt der Kurs auch mächtig ab, ist die Kohle richtig knapp. Hallo Baby, sei gut drauf, irgendwann geht's schon bergauf. Selbst im allergrößten Tief, denk und fühl nur positiv. Lächel, lächel, grins, grins, lächel, lächel, grins, grins, lächel, grins, lächel, smile, lächel, smile, geil. Mir geht's gut, mir geht's besser, mir geht's gut, gut, gut. Mir geht's besser, noch was gut, mir geht's gut, gut, gut. Mir geht's gut, mir geht's besser, mir geht's gut, gut, gut. Mir geht's besser, noch was gut. Mir geht's einfach allerbestens unbeschreiblich super, super, super gut. Mir geht's einfach allerbestens und beschreiblich super, super, super gut. Mir geht's einfach allerbestens und beschreiblich super, super, super gut.